Und der Herr roch den lieblichen Geruch und sprach in seinem Herzen: Ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen, denn das Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und ich will hinfort nicht mehr schlagen alles, was da lebet, wie ich getan habe. Solange die Erde stehet, soll nicht aufhören Samen und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Entschuldigen bitte, können Sie mir sagen? Such nämlich die Anatomie. Das Anatomische Institut. Dort, wo man halt die Leichen zersägt. Das dort ist das hier. Oh, bitte, danke. Geben Sie nur acht, Fräulein. Da drinnen stehen die Köpfe in Reih und Glied. Ich hab keine Angst vor die Toten. Ich auch nicht. Mir graust es noch lang vor nix. In diesem Sinne? Sie wünschen? Könnte ich hier jemand Zuständigen sprechen? In was für eine Angelegenheit? In einer dringenden Angelegenheit. Haben Sie einen Angehörigen Toten bei uns? Es dreht sich um keinen Angehörigen Toten, es dreht sich um mich selbst, persönlich. Wie bitte? Sind der Herr eine zuständige Instanz? Ich bin der Präparator. Sie können sich mir ruhig anvertrauen. Man hat mich nämlich extra darauf aufmerksam gemacht, dass man hier seinen Körper verkaufen kann. Das heißt, wenn ich einmal gestorben sein werde, dass dann die Herren da drinnen im Dienste der Wissenschaft mit meiner Leiche machen können, was die Herren nur wollen. Dass ich dabei aber das Honorar gleich ausbezahlt bekomme. Schon jetzt? Davon weiß ich nichts. Man hat mich aber extra darauf aufmerksam gemacht. Wer denn? Kollegin. Was sind Sie vom Beruf? Jetzt habe ich eigentlich nichts. Aber ich lasse den Kopf nicht hängen. Seine eigene Leiche verkaufend. Auf was die Leute halt alles kommen. Man möchte ja nicht immer so weiter. Es soll ja noch schlechter werden. Ein krasser Irrtum. Kommt, Dauerball! Wie gesagt, Herr Baron, wird alles prompt erledigt. Und abermals mein innigstes Beileid. Danke, Herr Oberpräparator. Ich mache mir die heftigsten Vorwürfe. Ich habe doch den Wagen selbst gelenkt in der Unglückskurve. Ja, aber die staatsanwaltlichen Erhebungen haben doch die völlige Haltlosigkeit der gegen Herrn Baron erhobenen etwaigen Beschuldigungen ergeben. Wir alle sind in Gottes Hand. Trotzdem, ich stand da wie sonst so und an der Piave, aber nichts hat mich so erschüttert wie diese Katastrophe gestern. Wir waren ja erst seit 3 Monaten verheiratet. Ja, wenigstens etwas, das der Leichnam freigegeben ist. Gott gibt. Einen Augenblick, bitte. Nein. Nein. Das darf nicht wahr sein. Drinnen kugeln die Finger und gurgeln nur so herum, dass eine wahre Freude ist. Und Sie? Sie füttern schon wieder die Tauben. Wer glaubt's, wird die halbe Milch und die 2 Herzen präparieren, ne? Verdammter Saustall. Aber das Fräulein wollte doch ihre Leiche verkaufen, Herr Oberpräparator. Ihre Leiche. Schon wieder. Beispiellos. Wir haben es zwar schon, weiß Gott, wie oft dementiert, dass wir keine solchen lebendigen Toten kaufen. Aber die Leute glauben ja den amtlichen Verlautbarungen nichts. Die bilden sich gar nur ein, dass der Staat für ihren Korpus etwas draufzahlen wird. Ganz interessant kommen Sie sich vor. Immer soll der Staat helfen, immer nur der Staat. Eine eigenartige Ansicht über die Pflichten des Staates. Ja, wird schon nur anders werden, Herr Baron. Hoffentlich, hoffentlich. Telefon, Herr Oberpräparator. Ja, ich? Jawohl, es dreht sich etwas um das Gutachten in Sachen Leopoldine Hacking aus Brünn. Herr Oberpräparator, sollen sofort in die Klinik zum Professor. Sofort? Entschuldigen Sie bitte, Herr Baron, aber die Kapazitäten kriegen es nicht heraus, an was das diese Sudetendeutsche gestorben ist. Ja, die Pflicht ruft. Bitte, bitte. Und obermals mein innigstes Beileid. Danke. Dann noch nichts zu danken. Habe die Ehre, Herr Baron. Auf Wiedersehen. Ein schlechter Mensch. Die armen Tauben. Glauben Sie mir, Fräulein, das Beste ist, sie springen beim Fenster ins. Na, Sie sind aber sehr lieb, Herr Präparator. Ich meine es gut mit Ihnen. Wer kauft eine Leiche heutzutage? Morgen ist auch ein Tag. Es ist nicht anders. Das glaube ich nicht. Sondern vielleicht? Nein, das lasse ich mir auch von Ihnen nicht nehmen, dass ich noch einmal Glück haben werde. Sehen Sie zum Beispiel, wenn ich jetzt meine Leiche hätte verkaufen können. Für 150 Schilling. 150 Schilling? Jawohl. Sie Kind. Wie bitte? Was ist denn Ihr Vater vom Beruf? Ein Inspektor. Ein Inspektor? Respekt, Fräulein. Ja, aber er kann mir halt auch nicht unter die Arme greifen. Weil meine Mama im März das Zeitliche gesegnet hat und da hat er gleich so viel Ausgaben gehabt damit. Was ist so ein lumpiger Oberpräparator neben einem Inspektor? Respekt, Fräulein. Sehen Sie, wenn ich jetzt 150 Schilling hätte, dann könnte ich meinen Wandergewerbeschein bekommen und dann wird sich mir die Welt wieder öffnen. Weil ich mit einem Wandergewerbeschein schon morgen in eine sozusagen fast selbstständige Position kommen tät, aus meiner ursprünglichen Branche, aus der ich herausgerissen worden bin durch die Zeitumstände. Was war denn das für eine Branche? Hüftgürtel und Korsett und Gros. Büstenhalter und dergleichen. Interessant. Ja, wo bist du, goldene Zeit? So, schauen Sie mal her. Ein netter Hund. Mein Rehpinscher. Lieb. Und scharf. Leider ist er mal verreckt. Schade. Das war sein Pfiff. Dann ist er immer gleich gekommen. Buschi, Buschi, jetzt bist hin. Aus ist mein Gassi, Gassi. Tja, wir müssen alle einmal fort. Aber das freut mich von Ihnen, dass Sie so mit dem armen Burschi sympathisieren. Wie heißen Sie denn mit dem Vornamen? Elisabeth. Ja, die Kaiserin Elisabeth von Österreich. Das war auch ein gutes, braves Weiberl. Und trotzdem ist sie einem ruchlosen Attentat zum Opfer gefallen. In Genf überhaupt dieser ganze Völkerbund. Alles ruchlos. Jetzt habe ich meine Schmetterlingssammlung und mein Kanari und gestern ist mir eine Katz zugelaufen. Interessiert ihn ein Aquarium? Wie bitte? Ich habe auch ein Terrarium. Terrarium eher. Also, dann kommen Sie mich mal besuchen. Sie, Fräulein Inspektor, Sie. Ja? Vielleicht? Schon wieder. Sie füttern schon wieder die Tauben. Jetzt schauen Sie aber das Verschwinden. Verstanden? Entschuldigen Sie bitte. Das sind ja schöne Zustände. Statt des Tumors endlich zu katalogisieren, treiben Sie sich mit dem schönen Geschlecht herum. Irrtum, Herr Oberpräparator. Das Fräulein ist eine verarmte Zollinspektorstochter. Zollinspektorstochter? Jawohl, und wenn diese Zollinspektorstochter 150 Schillinge hätte, dann hätte sie auch einen Wandergewerbeschein und die Welt würde sich ihr wieder öffnen. Zur Sache. Ja, ich weiß, dass Sie mich für unfähig halten, weil ich ein Aquarium habe und weil ich Tauben füttere und weil ich ein gutes Herz habe. Zur Sache. Zur Sache, ich werde dieser Zollinspektorstochter unter die Arme greifen, das steht bei mir felsenfest. 150 Schillinge. 150. Sie sollten meine Frau sein. Ihnen haue die ja das Kreuz. Oh. Das Fräulein wird mir schon das Geld zurückstatten. Zurückerstatten? Mir scheint, Sie sind ein ordentlicher Schlanke. Was haben Sie denn da am Finger? Verletzt? Na, infiziert. Doch nicht an einem Leichnam? Ja, natürlich, gerade zuvor an diesem komplizierten Feuersbrünn. Das ist sehr gefährlich. Passen Sie auf, Herr Oberpräparator. Er tut nicht weh. Das ist sehr verdächtig. Fordern Sie das Schicksal nicht heraus, Herr Oberpräparator. Wenn ich mir meine Schmetterlingssammlung betrachte, dann denke ich mir immer, es dreht sich alles nach einer höheren Ordnung. Hochachtung, Franz, Gerichtsrat, 7 Strumpfbandgürtel, 6 Korsetts und 11 Verstraps in knapp 3 Tagen. Gratuliere. Gratuliere, besser als manche Berufsverkäuferin. Sie sind ja ein Talent. Ein richtiges Talent. Mein Gott, unser Einsatz hat jetzt seine gewissen gesellschaftlichen Bekanntenkreise, denen er Frau Amtsgerichtsrat nur sehr schwer in den Korb geben können. Ja, zu bescheiden, zu bescheiden. Das Verkaufen ist heutzutage kein Kinderspiel. Die Leute schlagen einem die Tür vor der Nase zu. Aber nicht wahr, es bleibt dabei. Wenn Sie jemand fragen soll, dann sagen Sie selbstredend. Ich mache das nur von wegen meiner persönlichen Zerstreuung und so. Ist ja sonnenklar, wollte ich sagen. Bleibt unter uns. Ja, bei den heutigen schweren Zeiten muss man sogar den eigenen Mann etwas unter die Arme greifen. Was hat denn schon so ein Amtsgerichtsrat? Ja, die Herren Landesgerichtsdirektoren und die Herren Ministerialräte, die können leicht reden, wenn die Herren ja, nehmen. Sollen wir gleich herein? Nur eine Sekunde, Frau Amtsgerichtsrat, wir sind gleich gekriegt. Ich habe Zeit. Grüß Gott. Grüß Gott, Rüger. Zeigen Sie her, haben Sie ein Pensum hinter sich? Da bitte. Du hast 2 Paar Straps, 1 Strumpfbandgürtel und 1 Korsett. Ist doch radikal nichts. Aber das Verkaufen ist doch heutzutage kein Kinderspiel. Die Leute schlagen einem ja die Tür vor der Nase zu. Also nur keine Gemeinplätze, wenn ich gefälligst bitten darf. Sie als Vertreterin müssen bei der Kundschaft den Schönheitssinn entwickeln. Jetzt, wo das ganze Volk Gymnastik treibt und man überall nackerte Weiber sieht, das ist doch für unsere Branche die beste Reklame. Sie müssen ihnen halt mehr an die Ehren der Schöpfung halten. Mir ist noch kein Mannsbild begegnet, das wo keinen Sinn für Strumpfbandgürtel gehabt hätte. Ich wollte Sie wollten, Sie wollten, wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Glauben Sie, ich zahle Ihnen umsonst? Wenn Sie so weitermachen, haben Sie bis zum jüngsten Gericht die 150 Schilling noch nicht hereingearbeitet, die wo ich Ihnen für Ihren Wandergewerbeschein vorgestreckt habe. Ich kann doch schließlich nichts dafür. Das ist doch höhere Gewalt. Also wenn die Angestellten jetzt auch noch mit der höheren Gewalt anfangen, dann höre ich auf. Da bringe ich mich um. Eine Blutvergiftung oder aus der Tramway herausfallen und den Haxen brechen, das lasse ich mir noch gefallen. Aber den Luxus von einer höheren Gewalt, den habe ich, Irene Brandl, mir noch nicht geleistet. Schauen Sie nur nicht gar so geschmerzt, die Fräulein höhere Gewalt. Schauen Sie nur die Frau Amtsgerichtsrat an. Frau Amtsgerichtsrat haben es gar nicht so notwendig und machen es aus purer Zerstreuung und haben den 4-fachen Umsatz. Dass ich Sie erwische, Sie Betrügerin, Sie Hochstaplerin, Sie. Ihr Vater ist ja gar kein Zollinspektor, sondern bloß ein schäbiger Versicherungsinspektor. Ja, bilden Sie ihn ein, wenn ich das gewusst hätte, ich hätte Ihnen eine Existenz verschafft. Aber ich habe doch niemals behauptet, dass... Verschweigen ist behaupten! Das stimmt ja gar nicht. Um was geht's denn hier eigentlich? Der Zollinspektor, Zollinspektor! Entschuldigen Sie, meine Herrschaften, wenn ich so aus heiterem Himmel... Aber neben einem Versicherungsinspektor ist ja sogar ein lumpiger Oberpräparator noch eine Kapazität. Und diese freche Person da hat mir mein gutes, bares Geld herausgelockt. Das ist ja nicht wahr. Ruhe, Ruhe! Fräulein, wer schreit, hat Unrecht. Jawohl, Unrecht. Jetzt sage ich kein Wort mehr. Das steht Ihnen zu passen. Ich bin nämlich ein herzensguter Mensch und vertrage es nicht, wenn man mich anlügen tut. Ich hab doch nicht gelogen. Okay, so halten Sie doch endlich den Mund, Fräulein. Bitte ich mir aus. Bitte. Nein. Ich bin so frei. Als dann, meine Herrschaften, kommt diese Person da zu mir in die Wohnung, schleicht sich in meine väterlichen Gefühle hinein, ich zeige ihr meine Schmetterlingssammlung und mein Aquarium und kaufe ihr obendrein noch einen Wandergewerbeschein. Dabei ist ja ihr Vater gar kein Zollinspektor. Ich habe mich nämlich erkundigt, schon wegen meiner inneren Sicherheit als Mensch, weil meine Umgebung macht sich immer lustig über mich, weil ich ein weiches Herz habe. Wandergewerbeschein? Was denn für ein Wandergewerbeschein? Den hat doch die von mir. Was? Von Ihnen auch? Freilich, das ist doch branchenüblich. Die Firma streckt den Angestellten die Möglichkeit zur Arbeit vor und die Angestellten arbeiten es ab. 150 Schilling. 150 Schillinge? Das ist Betrug. Ich bin doch keine Betrügerin. Darauf kommt es auch nicht an, Fräulein. Sondern ob der Tatbestand des Betruges erfüllt ist, darauf kommt es an. Möchte ja die ganze Justiz aufhören. Richtig. Recht muss Recht bleiben. Mich geht es ja nichts an, Fräulein. Bewahre. Und ich habe mit dem Gericht persönlich nur insofern etwas zu tun, als wie dass ich mit einem Richter verheiratet bin. Aber Sie müssen zugeben, Fräulein, Sie haben Ihren Wandergewerbeschein nicht um das Geld dieses Herrn hier gekauft. Also, höre ich schon meinen August sagen, Vorspiegelung falscher Tatsachen, Tatbestand des Betruges. Das kommt davon, wenn ein armer Präparator etwas Gutes tut. Herr Präparator, Sie werden Ihr Geld schon wiedersehen. Nein, nie. Doch, jeden Groschen. Wann? Ich werde schon abarbeiten. Wie? Zwei Paar Straps, ein Strumpfbandgürtel und ein Korsett und höhere Gewalt? Die Herzfaust dick hinter die Ohren. Geben Sie mir auf der Stelle mein Geld heraus. Ich hab's jetzt nicht. Aber den Wandergewerbeschein, den haben Sie doch von mir. Ja, das schon. Die ist ja gefährlich. Aber das Geld von dem Herrn habe ich doch zu was Dringenderem gebraucht. Das wird ja immer schöner. Ein Schandweib. Ich hab's zu einer Geldstrafe gebraucht. Was? Vorbestraft auch noch? Eine Kriminelle mit Rückfall. Also, ich war Ihr letztes Opfer. Das garantiere ich Ihnen. Halten Sie die Person fest, bis das die Polizei kommt. Die bringe ich noch ins Zuchthaus. Das ist ja Staatsbürgerpflicht. Recht hat er. Das ist Staatsbürgerschaftspflicht. Also bitte, mich geht's ja nichts an, aber wenn der Herr das jetzt beschwört, das mit dem Zollinspektor, mit dem Versicherungsinspektor, dann sind Sie fällig, Fräulein. Zuchthaus. Aber was? Nur Gefängnis, nur sagen wir. 14 Tage, wenn sie Glück hat, mit Bewährung. Jetzt werden alle denken, ich bin die größte Verbrecherin. Die Gedanken sind zollfrei. Und besonders, wenn man es einem verschweigt, dass man schon vorbestraft ist. Ich war doch nicht verpflichtet, Ihnen das zu sagen. Nur nicht so arrogant. Dieser Skandal ist eine Affenschand. Sie gehen natürlich fristlos. Jetzt aber bleiben Sie da, bis dass die Polizei kommt. Mich geht's ja nichts an, Fräulein. Aber vorbestraft ist schon arg. Ich bin vorbestraft, weil ich ohne Wandergewerbeschein gearbeitet habe. Da hat mir meine Geldstrafe hinaufgehaut, bezahlbar in Raten. Aber dann ist alles fällig geworden und ich hätte dafür ins Gefängnis müssen. Und meine Zukunft wäre wieder ins Wasser gefallen. So habe ich dem Herrn Präparator sein Geld dafür aufgebraucht. Also, Fräulein, tun's nicht zu viel leugnen und vor allem zeigen Sie ihnen nicht gescheiter, als wie der Herr Richter ist. Vor allem aber, Fräulein, tun's die Verhandlung nicht in die Länge ziehen, durch unnötige Verteidigung und so. Mein Mann ist ja ein sehensguter Mensch, einsichtsvoll und alles, aber wenn ich zu Hause beim Mittagessen sitze und er kann nicht weg, nur weil die Verhandlung so lang dauert, da hört sich auch bei ihm das Verständnis auf. Denken Sie halt daran, Fräulein. Sein Richter ist schließlich auch nur ein Mensch. Bravo. Bravo. Jetzt werden die da drin im Wohlfahrtsamt auch nicht zuständig sein. Jetzt muss ich wieder woanders ziehen. Bravo. Bravo. Sie müssten heute zur Invalidenversicherung. Invalidenversicherung sagt, das geht Ihnen nichts an, das geht die Berufsgenossenschaft etwas an. Berufsgenossenschaft sagt, ich hab schon vorher schlechte Füße gehabt, denn ich hab vorher schon Grafordern und Blutfüße gehabt. Und der Herr Sachverständige hat es mir ja ins Gesicht hineingesagt, dass ich schon längst ohne Krücken promenieren könnt, wenn ich nur mögen tät. Tja, das ist schon so. Wer die wirtschaftliche Macht hat, hat immer recht, bekanntlich. Na, herrschen tut der Profit. Wollen Sie denn schon beim Spruch Ausschuss? Die haben es ja bestätigt, dass mich die Berufsgenossenschaft von 60% auf 40% heruntergesetzt hat. Ja, die haben es mir ja ins Urteil hineingeschrieben, dass bei dem Beschwerdeführer der Anreiz fehlen täte, weil er vorher beim Arbeiten auch nicht mehr verdient hat, als wir jetzt in der Rente. Der Mensch ist ein schwaches Rohr im Winde in Bezug auf sein Schicksal. General, Unser täglich Brot gib uns heute. Bei mir ist das noch schlimmer. Geh. Geh blasch nicht. Wir sind eine Familie von 7 Köpfen und das 8. ist unterwegs. Weil aber mein Vater in der Woche 40 Schilling heimtragt, zieht's mir sogar noch was ab. Alles ein Schwindel. Mir wollen die auch nichts geben, weil mein Vater noch was verdient. Was ist er denn, Ihr Vater? Versicherungsinspektor. Entschuldigen Sie, aber jetzt muss ich lachen. Was gibt's denn da zum Lachen, dumme Gans? So geh halt zu Haus. Nein. Nachher bist du selber schuld. Hat einen Inspektor zum Vater. Versicherungsinspektor. Ist er wurscht. Oh. Dummheit und Stolz wachsen auf einem Holz. So ein Trampe hat ein Heim und nützt's nicht aus. Traut das Heimglück allein. Bei mir hat es einen bestimmten Grund. Hast du am Ende was am Kerbholz? Sieht man mir's vielleicht an? Nicht alles ist Gold, was glänzt. Man muss sich halt alles gefallen lassen. Ich mag nicht mehr erinnert werden. Wohlfahrtsamt, Arbeitsamt, Berufsgenossenschaft, Invalidenversicherung, Spruchausschuss. Auf Wiedersehen im Massengrab! Massengrab? Wie lang das dauert, bis das einer für dich zuständig ist? Was haben sie denn angestellt? Nix. Aber eingesperrt hat man sie doch. Wir können es das ruhig sagen. Ich weiß eh, wie das geht. Es sind lauter kleine Paragraphen und da bleibt man hängen. Man weiß eigentlich gar nicht, was los war und schon ist es aus. Schauen's, meinem Vater, dem haben sie gleich 10 Tage hinaufgehaut, weil er ein paar Bretter am Bauplatz gestohlen hat. Die sind halt da so herumgelegen und bei uns in unserer Holzhütte, da hat's in die Betten reingeregnet. Ich weiß nicht. Aber wenn man schon was anstellt, dann soll es sich halt auch auszahlen. Waren Sie schon einmal verheiratet? Nein. Wissen Sie, mein Vater und ich, wir sind zwei verschiedene Personen. Zum Beispiel, wie ich das Licht der Welt erblickt habe, da war er ganz außer sich, dass ich bloß ein Mädel bin. Das hat er mir dann fortgesetzt nachgedrängt. Dabei hat er Allüren wie ein Weltmann. Und wenn meine Mutter nicht schon tot wäre, könnte so manches drüber lieben besten geben. Alle Männer sind krasse Egoisten. Ja, bei Ihnen ist halt der Richtige noch nicht gekommen. Möglich. Der kommt ganz überraschend, wenn man gar nicht dran denkt. Mir ist von 10.000 höchstens einer sympathisch. Das schon. Na, ich habe immer selbstständig sein wollen, so mein eigener Herr. Das geht nicht. Schauen Sie, ich hätte nichts dagegen, wenn mich einer heiraten tät. Nur schlagen dürft ihr mir nicht. Ich habe schon sowas erlebt wie die Liebe auf den ersten Blick. Aber mit dem war auch nicht viel anzufangen, weil er hat nichts anderes gekannt als sein Motorrad. Er hat zahlreiche Rennen gewonnen und ich habe ihn halt in seinem Training gestört. Was machen Sie denn jetzt? Na, nix. Wir könnten eigentlich per Du sein, hm? Freilich. Geh, komm mit. Schau mal hinüber ins Automatenbuffet. Da sitzt sicher einer drinnen, der uns ein Wurstbrot kauft. Also nur das nicht. Warum? Na, aus Selbsterhaltungsprinzip nicht. Da stand der Fachmann und der Leih wundert sich. Kompliment, Madonna. Ich hab schon befürchtet, dass du vielleicht nicht erscheinst. Ehrensache. Oh. Das schon her. Du kennst meine fremde Freundin? Fremd? Ursprünglich wollten sie ja ihre werte Leiche verkaufen. Was, Leiche? Ja, das war noch Zeiten. Damals hatte ich noch meine Generalvertretung. Korsetts vielleicht? Nein, Likör. Jetzt bin ich Parterre. Du, Hugo. Fällt dir mir nichts auf? Ich wüsste nicht. Momentan. Na da. Seit vorgestern habe ich 2 Stiefzähne davon. Weißt, meine beiden Zähne waren doch ganz bruch und schwarz, weil halt der Nerv abgestorben war. Du hast dich zu deinem Vorteil verändert. Ich gefall mir. Sie kommen mit. Sie wissen genau, warum. Ich weiß überhaupt nichts. Und meine Manschettenknöpfe? Jesus Maria. Wer hat sie mir denn gestohlen? Kriminalpolizei. Sie kommen mit. Du hast mich verschuft. Sind doch jetzt ordentlich ruhig. Du, die mit 3 Schilling geborgt hab. 3 Schilling? Du Sau, du Dreckige! Kompliment, Madonna. Aufhalten, vorwärts. Sie, Fräulein. Fräulein. Was hat sich denn da abgespielt? Nix. Wir haben bloß ein Fräulein verhaftet. Wegen nix. Okay, das gibt es doch gar nicht. Trotzdem. Na, was starren Sie mir denn so an? Ist denn das verboten? Sie erinnern mich nämlich, besonders in Ihrer Gesamthaltung, an eine liebe Tote von mir. Sie reden so mystisch daher. Welche Richtung gehen's denn jetzt? Wollen Sie mich vielleicht begleiten? Ich habe heute keinen Dienst mehr. Aha. Geh lieber allein. Haben Sie die Polizei nicht gern? Wieso? Weil Sie nicht wollen, dass ich Ihnen begleite. Es muss doch auch Polizisten geben, Fräulein. Sagen Sie, in jedem von uns schlummert zum Beispiel ein heimlicher Raubmörder. No, in mir nicht. Geh, das gibt es doch gar nicht. Geh, das gibt es doch gar nicht. Sie tun ja direkt, als wären schon einmal hingerichtet worden. Es kümmert sich keiner drum. Aber man darf die Hoffnung nicht sinken lassen. Das sind Sprüch. Ohne Glaube, Liebe und Hoffnung gibt's logischerweise kein Leben. Das resultiert alles voneinander. Hören Sie mal auf mit der Liebe. Das sind doch Naturgesetze. Wir sind in die Welt gesetzt, um zu leiden, zu genießen und zu sterben. Schauen Sie mal zum Himmel hinauf. Diese ewigen Sterne sind Wunder der Schöpfung. Es gibt nichts Herrlicheres. Was sind wir dagegen? Sie haben leicht reden. Staatsbeamter mit Pension. Fräulein, jetzt schauen Sie mich aber mal genau an. Nämlich, ich beobachte Sie hier bereits schon seit Tagen. Naja, was mich heute auch erinnern tun an eine liebe Tote, wie gesagt. Wer war denn diese Tote? Meine Braut, wir waren ein Herz und eine Seele, aber sie hat es mit der Leber. Und jetzt geht mir direkt etwas ab. Was haben Sie denn? Na so. Mir scheint, wir sind zwei verwandte Naturen. Mir ist auch so, als ob wir uns schon lang kennen täten. Was war denn das? Mir scheint, die schießen schon wieder aufeinander. Das ist ja schier zum Verrücktwerden, dieser latente Bürgerkrieg. Ich schaue nochmal nach, ich bin gleich wieder da. Warten Sie bitte auf mich, ja? Bitte. Gut. Also, August, folge mir. Du gehst jetzt da schön hinein und sagst dem Herrn Regierungsrat, dass du ihm heute nicht zur Verfügung stehen kannst, weil du dich auch einmal deiner Ehehälfte widmen musst. Ja, aber ich gehe nur ungern ins Kino. 2 Stunden ohne Zigarre. Das tut dir nur gut. Denk an deinen Darm. Denk du lieber an deine Drüsen. Meine Drüsen belästigen mich nur, wenn ich zu viel Stiegen steigen muss. Es hat dir ja niemand geschafft, dass du mit Korsetten hasierst. Bleib mir denn anderes übrig, wenn ich um jeden Kreuzer zu dir betteln gehen will. Versündige dich nicht. Was weißt du von der großen Not, wenn man Tag aus, Tag ein die armen Leute verurteilen muss, zu guter Letzt bloß, weil es kein Dach über den Kopf hat. Na, da tät ich sie halt nicht verurteilen. Hermine! So, und jetzt sage ich dem Herrn Regierungsrat, dass heute leider nichts wird mit unserer Tarockpartie, weil ich mich meiner Ehehälfte widmen muss, die durchaus ins Kino gehen will. Bitte, wir müssen ja nicht ins Kino gehen, wir können ja auch tanzen gehen. Du sollst nicht tanzen, du schwitzt. Wer von uns zwei schwitzt schon? Na, überlass das gefälligst mir. Hallo. Hallo, Fräulein. Wir kennen uns doch. Bitte kennen Sie mich nicht, Frau Amtsgerichtsrat. Aber keine Angst, Fräulein. Bitte, mich geht's ja nichts an. Aber wie viel haben Sie denn bekommen damals? Hm? 14 Tage. 14 Tage. Na, sehen Sie, habe ich Sie denn nicht gleich gesagt? Ja, aber ohne Bewährung. Was, ohne? Weil ich doch schon die Geldstrafe gehabt habe. Wenn ihr nur wisst, was ich verbrochen habe. Ja, ja, mir brauchen Sie nichts erzählen, Fräulein. Lauter Ungerechtigkeiten, lauter Ungerechtigkeiten. Na, und sagen Sie, neue Stellung haben Sie natürlich auch noch keine, was? Nein, aber vorhin habe ich einen Herrn kennengelernt. Und dieser Herr hat mir von seiner toten Braut erzählt. Na ja, das Beste wäre allerdings heiraten. Häuslicher Herr des Goldes wert. Ich sag nicht nein. Ja, man könnte Ihnen gratulieren, Fräulein. Wir haben uns durch einen Zufall kennengelernt. Ja, kenne ich, Fräulein, kenne ich. So fängt das meistens an. Vielleicht ist das der große Zufall in meinem Leben. Ja, schon möglich, ja. Mich geht's ja nichts an, Fräulein, aber was ist er denn, der Herr Bräutigam ins P? Staatsbeamter. Staatsbeamter, so, na und? Weiß er was von Ihre 14 Tage und so? Na? Nein? Das sollten Sie mir aber schon sagen, weil es könnte vielleicht Schwierigkeiten kriegen mit seiner Karriere und so. Ist denn das möglich? Ja, absolut, absolut. Jesus, dort kommt er jetzt wieder zurück. Was, ein Polizist? Ja, mich geht's ja nichts an, aber alles Gute, ja, Fräulein. Danke, alles, alles Gute, Fräulein. So, jetzt bin ich frei. Die haben einen Unbeteiligten erschossen. Unvorstellbar, Deutsche gegen Deutsche. Ich denke mir oft, Fräulein, dass gerade wir in einer solchen Zeit leben müssen. Was hat denn diese Frau von Ihnen wollen? Ich kenn's nicht. Na, weil sie uns so anstört. Vielleicht verwechselt sie uns. Man verwechselt doch mal einen Menschen. Naja, das schon. Zwar, wenn ich als Staatsgewaltsorgan zwei Menschen miteinander verwechseln hätte, das wäre nicht gut für meine Karriere. Ist denn das bei Ihnen wirklich so streng? Sehr. Und oft schon direkt ungerecht. Sagen Sie, ist Ihnen denn kalt, weil Sie so zittern? Ja. Sehr? Ziemlich. Na, ich hätte Ihnen schon gern meinen Mantel umhängen. Ich brauche ihn nämlich nicht, aber das ist mir verboten. Der Mantel ist halt immer im Dienst. Ja, Pflicht ist Pflicht. Kommen Sie, jetzt zieht so stark. Du August, ja? Dort geht ein Betrugsfall. Ha? Zollinspektor, Versicherungsinspektor. Keine Ahnung. Aber du hast sie doch selbst verurteilt. Möglich. Aber dass du ihr keine Bewährung gegeben hast, das war ungerecht von dir. Kümmere dich um deine eigenen Ungerechtigkeiten, Hermine. Das ist stramm, das ist schneidig. Das ist ein Wunder der Technik. Hier hören wir das, was die in Berlin spielen. Ist der Kaffee bald fertig? Gleich! Hä? Gleich! Wie lange, dass die sich halten? Schon 5 Tage. Das hätte ich mir aber ursprünglich nicht gedacht, dass du mir Herbstastern kaufen wirst. Das hat mir sofort eine innere Stimme gesagt. Trotzdem. Hast gedacht, so ein schneidiges Wacheorgan, das ist ein leichtlebiger Falter, der will nur eine mit viel Geld. Zweit gefehlt. Ich schätze eine Frau höher, die von mir abhängt, als wie umgekehrt. Kriege ich noch ein Busse? Da hast du den Kaffee. Vormittagsbusse? Weißt du, ich bin nämlich nicht so veranlagt, dass ich eine Blume nur einfach so abbreche am Wegrand. Ich muss auch einen innerlichen Kontakt haben. Ich kann mich auch nur einem Mann geben, den ich von ganzer Seele mag. Mhm. Ich bin ja nur froh, dass es schon heute ist. Diese ständige Alarmbereitschaft. Gut, dass diese blöden Wahlen vorbei sind. Erst vorgestern Nacht haben sie wieder einen Kameraden von mir erschossen. Es müssen halt immer viel Unschuldige dran glauben. Es lässt sich nicht umgehen in einem geordneten Staatswesen. Na ja, das sehe ich schon ein, dass es ungerecht zugehen muss, weil halt die Menschen Menschen sind, aber es könnte doch auch ein bisschen weniger ungerecht sein, hm? Also, das ist Philosophie, hm? Was gefällt dir eigentlich an mir? Alles. Aber welches Wort würde denn am besten zu mir passen? Das weiß ich doch nicht. Okay, das gibt es doch gar nicht. Du hast dich verändert, Alfons. Früher warst du trauriger. Aber geh. Okay. Halt melancholischer. Oh, das bin ich jetzt auch noch, das wäre ja gelacht. Entschuldige bitte. Wohin? Ach so. Tut deinen Gefühlen kein Korsett an. Wieso Korsett? Wieso nicht? Entschuldige, bin heute ein bisschen nervös. Korsett. Melancholisch? Noch melancholischer? Wieso noch melancholischer? aber lang gedauert. Lang. Ist doch nichts Besonderes. Was denn Besonderes? Ich hab nämlich immer aufgepasst. Ach so. Na, wer kann das sein? Ist niemand zu Hause. Kriminalpolizei, aufmachen. Ausgerechnet Bananen. Jesus Maria. Komm schon. Geduld bringt Rosen. Ich hab Sie wohl im Schlaf gestört, was? Warum? Fragen Sie nicht so scheinheilig. Sie wissen genau, warum. Mir ist heute nicht sehr gut. Das ist verständlich. Leute, die Nachtdienst haben, sind untertags ruhebedürftig. Wie meinen Sie das? Fräulein pflegen wohl Sockenhäuter zu tragen, was? Was wollen Sie denn von mir? Sie haben von der Polizei einen Unterkommensauftrag gekriegt, welcher beinhaltet, dass Sie sich innerhalb 3 Wochen um ein einwandfreies Unterkommen umsehen sollen. Bis heute jedoch haben Sie es sowohl verabsäumt, eine Arbeitsbestätigung zu erbringen, als auch nachzuweisen, dass Sie sich wenigstens um eine Arbeit bemüht haben. Kümmern Sie sich lieber um die Leute, die kein Unterkommen haben. Keine Hetzreden, bitte, ja? Polizeiwidrig ist nicht, wer kein Unterkommen hat. Polizeiwidrig ist nur, wer dadurch die öffentliche Ordnung gefährdet. Aber ich gefährde doch die öffentliche Ordnung nicht. Solange Sie sich nicht über Ihre Einkünfte ausweisen können, ist dies fraglich. Für mich wird schon gesorgt. Eben diese freundliche Fürsorge interessiert uns. Aber das habe ich doch neulich schon angegeben. Ich erhalte 20 Schilling von meinem Bräutigam in der Woche und davon lebe ich. So. Und wer ist dieser Bräutigam? Also bitte, das ist meine privateste, intimste Sphäre. Sie nennen also seinen Namen nicht? Nein. Warum nicht? Weil ich meinem Bräutigam Kraft seiner Position eventuell Schaden tät. Hübsch. Sehr hübsch. Eventuell sind an diesen 20 Schilling mehrere Bräutigams beteiligt. Ja? Also das ist gemein. Nur immer mit der Ruhe, Fräulein. Sie entschuldigen, wenn ich etwas indiskret werde. Atoscha her. Es ist alles wahr, was das Fräulein gesagt hat, Herr Inspektor. Jetzt bitte lassen Sie uns einmal etwas allein, Fräulein. Sei so gut. Also hier verbringen Sie Ihre dienstfreien Stunden. Wenn ich eine Aufklärung geben darf, Herr Oberinspektor, es liegt bestimmt ein Irrtum vor. Irrtum? Sagen Sie mal, wie kommen Sie überhaupt zu diesem Frauenzimmer? Wo es doch aktenkundig ist, dass Sie einer gewissen Damenkategorie angehört. Damenkategorie? Wahrscheinlich. Das gibt es doch gar nicht. Und Sie fassen eine Heirat ins Auge? Ich bin entschlossen, Herr Inspektor. Ja, kennen Sie sie denn überhaupt? Kennen, jawohl. Das alte Lied. Und das mit den 20 Schilling stimmt genau, Herr Inspektor. 20 Schilling? Das sind ja 80 Schilling im Monat. So dick haben Sie es? Meine Eltern unterstützen mich. Ihre Eltern? Was ist denn Ihr Vater? Bäckermeister. Bäckermeister? Warum sind Sie denn da nicht Bäcker geworden? Wie verstehen das, Herr Oberinspektor? Ja, es tut mir leid, aber Sie scheinen es nicht zu ahnen, was Sie dann den Traueraltar führen wollen. Ihre Braut hat doch wegen Betrug bereits 14 Tage Gefängnis hinter sich. Gefängnis? Betrug, abgesehen von einer kleinen Geldstrafe, die sie sich auch schon einmal geholt hat. Dass diesen Damen natürlich derlei Beziehungen zur Polizei ganz erwünscht sind, ist ja menschlich verständlich. Aber ob das ihrer Karriere sehr förderlich ist? Keine Ahnung. Also. Kommen Sie rein. Betrug, stimmt's? Ich weiß. Es ist aus. Gefängnis. Ja. Du, Elisabeth, warum hast du mir das alles verschwiegen? Befrag mich doch nicht so saudum. Besten Dank, Herr Oberinspektor. Bitte, bitte. Halt! Du hast mich belogen und das ist für mich der entscheidende Punkt. Nein, deine Karriere, das ist da der entscheidende Punkt. Nein, aber zuerst kommt die Pflicht und dann kommt noch Ewigkeit nichts. Radikal nichts. Du, Alfons, wie du da vorhin im Schrank warst, da habe ich dich beschützen wollen. Mich? Uns? Dich, dich gegen mich. Ich kenne mich schon aus, Fräulein. Ich habe dich halt nicht verlieren wollen, lieber Alfons. Es gibt Momente im Leben, wo sich auf der Kühnste der Stimme der Vernunft beugen muss, und zwar gegen sein Gefühl. Herr Oberinspektor? War nicht notwendig von Ihnen, dem Mann seine Karriere so leichtfertig zu gefährden. Notwendig? Und meine Karriere? Sie wollen doch nicht behaupten, dass Sie an der ganzen Sache unschuldig sind. Nein. Das habe ich mir schon lange abgewöhnt. Entschuldigen Sie, aber jetzt muss ich lachen. Lachen Sie dann nur ruhig aus. Desano. Schach. Das ist matt. Matt? Tigebaff, was in der Position? Da ist nichts mehr drinnen. Aber geh, so kenne ich dich ja gar nicht. Hast du sonst immer weitergespielt, auch wenn es noch so aussichtslos war? Mir scheint, ich bin krank schon die ganze Zeit. Wenn ich mich niederlege, werde ich wach und wenn ich aufstehe, schlafe ich ein. Das sind die Nerven. Ja. Ich habe heute eine kleine Aufregung hinter mir. Dienstlich? Nein, privat, betreffs eines Weibes. Ui. Da stellst dich hin und machst alles für so ein Menschenkind, zahlst dir das Leben, schenkst dir deine intimsten Gefühle, deine freie Zeit, dein gutes Geld. Und das Resultat, du bist der Lackierte. Undank ist der Weltenlohn. Ja, manchmal fange ich direkt zum Grübeln an. Ui. Na, das hier. Grübeln. Ist tief. Von mir aus. Schau, zum Beispiel meine erste Braut, mit der ich sehr harmoniert habe, die ist mir weggestorben. So bin ich beieinander. Die eine stirbt, die andere lügt. Lauter blutige Enttäuschungen. Ich finde keinen Menschen, dessen Liebe mir etwas gibt. Du bist halt ein Pessimist. Jeder intelligente Mensch ist ein Pessimist. Besonders heutzutage. Ja, jetzt warst du schon dabei. Ja, jetzt muss sein. Schau, was haben wir denn schon aufgestellt? Ruhe, ganz nächtliche Ruhestörung und Amtsehrenbeleidigung. Was heißt Amtsehrenbeleidigung? So, schauen Sie, hat er denn nicht gebrüllt und getobt und mit diesem seinem Spazierstock gegen die Rollläden getrommelt, dass die ganze Straße aufgewacht ist? Hat er mir nicht gesagt, Sie Fetzenschädel, Sie geschert oder vielleicht? Na was? Das ist doch ein Lappal, ja, Entschuldigung, aber ursprünglich wollten eigentlich wir zwei heute Abend in aller bescheidenen Zurückgezogenheit den Geburtstag von dem Herrn da feiern. Aber der Mensch denkt. Und Gott lenkt. Na genau. Sonst ist er ja ein seltener Mensch. Bescheiden, anständig. Na schauen Sie noch an. Ein echter Bürger vom alten Schlag. Heute ist er leider besoffen. Und wer ist schuld? Der Oberpräparator. Ruhe. Wer hat denn die Partie gewonnen? Ich? Was, du? Gegen den? Servus, ich bin innerlich tot. Mein Herr, wer ist mein Feind, der Oberpräparator? Und nur der Oberpräparator! Lustige Debatte! Was quakelt der da immer von einem Oberpräparator? Oberpräparator? Ja, also mit dem Präparator ist das halt so eine Geschichte. Der Vizepräparator, das bin nämlich ich. Und der Oberpräparator, das ist der Herr da persönlich, der es voriges Monat avanciert, aber immer, wenn er sich antrunken hat, vergisst er, dass er auch befördert worden ist. Und der bewusste Oberpräparator, den der Oberpräparator da meint, den hat Gott sei Dank schon längst der Teufel geholt. Der hat sich nämlich irrtümlich infiziert an einem Leichnam aus Brünn. Die mögen uns nicht. Komm, gehen wir. Halt! Hier geblieben! Protokoll. In einer Atmosphäre von Hass kann ich nicht gedeihen. Hilfe! Hilfe, meine Herren! Hilfe, da draußen liegt ein Fräulein drüben beim Kanal. Ein Fräulein beim Kanal? Selbstmord. Wir haben sie aus dem Wasser heraus. Das heißt nicht ich, sondern ein tollkühner Lebensretter. Da sitze ich. Platz, Platz! Platz! Die mögen uns nicht. Das ist noch ein Funken Leben in ihr. Sofort künstliche Atmung. Kenn ich genau. Darf ich helfen? Ich habe mit 2 Semester Medizin. Dann ist mir das Geld ausgegangen, weil mein Vater hat immer die Stipendien Geld für sich. Fangen wir doch schon an. Durch die Finger schauen. Da. Und etwas Schnaps. Auch für mich, bitte. Das ist ein neues Protokoll. Allerhand schneit mitten in stockdunkler Nacht im November ins Wasser springen. Ja. Tollkühn, sehr tollkühn. Aber ich erfüllte nur meine normale menschliche Pflicht. Ja, zu bescheiden, zu bescheiden. Habe ich nicht recht, Herr General? Ich bin kein General, ja? Auf das Wohl des tollkühnen Lebensretters. Ich gehe so in Gedanken, plötzlich habe ich was ins Wasser plumpsen und sehe einen silbrigen Schein, das war ihr Gesicht. Ich springe sofort hinein und greife zu. Ehrensache, hätte doch jeder dann sie auch. Natürlich. Das kommt ganz groß in die Zeitung mit Fotografie. Auf das Wohl des tollkühnen Lebensretters. Prost. Wo bleibt denn der Schnaps? Tollkühn, sehr tapfer. Der Jugend gehört die Welt. An ihrem Wesen wird die Welt genesen. Ich telefoniere. Ja, schon gut, aber jetzt gehen wir zusammen, schlafen Sie heraus, Haus, ja? Ich bin Staatsbürger, ich darf bleiben. Sie sind Sie nicht renitent. Für uns alte Leute bleibt nur noch. Hallo? Der Alkohol. Das ist alles? Ja. Hallo Mama. Bist du's, Mama? Oh nein, fürchte nicht, dass ich dir aus dem Schlaf fall. Das ist ein ungültiger Wandergewerbeschein. Wandergewerbeschein? Du, ich hab soeben einer Selbstmörderin das Leben gerettet. In stockdunkler Nacht aus dem eiskalten Wasser. Tollkühn, was? Ehrensache. Komm auch in die Zeitung mit Fotografie. Hallo? Ja, ist doch eine unbezahlbare Reklame für unsere Firma. So umsonst in der ganzen Presse. Aber jetzt krieg ich doch mein Motorrad. Was? Wie? Du hast mir's ja doch versprochen. Altes Aas. Ist sie tot? Sie atmet noch. Sie ist es. Auf mein medizinisches Ehrenwort. Diejenige, welche... Herr Staatsanwalt! Kreien's doch ober von mir. Sie müssen mich aber anhören. Das ist Ihre beschworene Dienstpflicht. Ich habe Ihnen ein Geständnis abzulegen. Jenes Fräulein ist ermordet worden. Ermordet? Und ich kenne den Mörder. Was reden Sie da? Nämlich das mit dem Zollinspektor und Versicherungsinspektor. Das war ein Irrtum von mir, Herr Generalstaatsanwalt. Auge um Auge, Zahn um Zahn. So verhaften Sie mich doch. Machen Sie kurzen Prozess, Standgericht. Sonst fesch. Hängen Sie mich auf! Du altes Scheißhaus! Jetzt hat er seine moralischen. Wenn ich jetzt nicht im Dienst wäre, ich tat ihm ja die Goschen eintreten. Okay, das ist der Psof. Oh Gott, gefasst besteige ich das Schafott. Waltet deines Amtes hinter und betet für mich, Leute, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Und wenn ihr alle recht blöd seid, dann denkt an mich. Sie erwacht. Wer bist du? Wer? Meine Wenigkeit? Da, Fräulein. Wer bist du? Reden's doch schon. Ich? Nichts. Nichts. Bin ich denn noch da? Aber klar. Doch, Fräulein. Was hast du denn da an? Ich? Wieso? Habt ihr mich denn schon wieder? Ruhig. Was habe ich denn wieder verbrochen? Beruhigen Sie sich. Wir sind doch zu Ihrem Schutze da. Aber sicher, kommen Sie. Na, Fräulein, jetzt kommen Sie doch wieder zu sich. Man ist doch nur einmal jung. Wer wird dann gleich ins Wasser gehen? Habt ihr mich wieder heraus? Na, ich. So lasst's mir doch endlich meinen Frieden. Das ist der Dank. Jetzt war ich schon fort. Und jetzt fängt wieder alles an. Und niemand ist zuständig für dich und du hast so gar keinen Sinn. Nur nicht die Hoffnung sinken lassen. Jeder Mensch hat einen Sinn im Leben. Und wenn nicht für sich selbst, dann für einen anderen. Ich nicht. Doch. Nein. Also da kann ich schon direkt wild werden, wenn man mir da widerspricht. Ich habe doch täglich mit den Toten zu tun. Da denkt man doch ganz automatisch über den Sinn des Lebens nach. Wenn ich als Vizepräparator erkläre... Vizepräparator? Wie geht's denn dem lieben Herrn Präparator? Füttert er noch immer die Tauben? Jawohl. Die Tauben sitzen auf meinen Schultern und fressen mir aus der Hand. Der Kanari singt. Meine Schlangen habe ich dressiert. Ich habe einen ganzen Stall voll weißer Mäuse. Und meine Goldfische heißen Anton, Josef und Herbert. Ich muss um mehr Autorität bitten, und zwar energisch. Man weiß ja anscheinend nicht, wer ich bin. Ich bin der Oberpräparator, bitte ich mir aus. Und wenn ich jemand umbringe, dann mache ich das selber mit mir aus. Allein mit meinem Herrgott. Herr Inspektor, guten Morgen, Leute. Guten Morgen, Herr Oberpräparator. Na, scheint sie halluziniert. Ist doch auch schließlich keine Kleinigkeit bei dieser Jahreszeit ins eiskalte Wasser, mitten in der Nacht. Bist du das, Alfons? Alfons? Erkennt sie euch, Klostermeier? Kennen wir uns? Na, so sag doch, ob du mich kennst. Wir kennen's. Brav. Sehr brav. Was macht denn die Karriere? Was soll denn das? Später. Warum später? Ich hab Dienst. Ich muss zum Sportfest. Sportfest? Ja, es ist bald Tag. Es ist doch noch dunkel, lieber Alfons. Zwischen uns ist alles klar. Meinst du? Was tot ist, ist tot. Wie einfach du fort bist. Red nicht weiter, bitte. Warum nicht? Also provoziere nicht aus der Erde heraus. Was kann denn ich dafür, dass du ins Wasser gehst? Ich hab dir meinen Arm gereicht. Lass ihn dir abhacken, deinen Arm. Jetzt geh ich. Hörst du mich, Alfons? Heute. Gute Nacht. Nein. So lassen Sie mich doch fort. Wohin denn? Es geht dich nichts an. In diesem Zustand bleiben Sie da. Das ist unsere Pflicht. Doch noch schöner. Da. Habt ihr mich wieder einmal? Aber es ist doch keine Haft, Fräulein. Schutzhaft. Schutz? Ja. In Ihrem Interesse. Komisch. Steht er da um mich herum? Kriegt es nicht fertig, dass man seinen Wandergewerbeschein bekommt. Sie, Kind. Ich rede jetzt nicht direkt persönlich. Darüber bin ich momentan hinaus. Verschwind! Glotz mich nicht so an! Geh mir aus den Augen, sonst reiß ich mir die Augen aus! Bitte doch nicht ein, dass ich wegen dir ins Wasser bin. Du mit deiner großen Zukunft. Ich bin da nur ins Wasser, weil ich nichts mehr zum Fressen hab. Denn wenn ich was zum Fressen hätte, ja meinst du, ich hätte ja noch angespuckt? Schau mir das an! Auslassen! Auslassen! Auslassen! Ruhe! Was beißen dich? Beißen? Beißt ihren eigenen Lebensrennen. Zum Sportfest, höchste Eisenbahn. Ja, warte, wir kommen gleich mit. Wir müssen ja auch. Was knurrt da? Im Hören im Magen. Du? Hm? Hast nix? Was? Bitte, da, Fräulein, nehmen Sie. Na? Schmeckt's? Das ist ein kleiner Schwächeanfall. Wahrscheinlich vom Magen heraus empor. Schwaches Herz. Herz oder Magen, gehüpft wie gesprungen. Ist doch auch schließlich keine Kleinigkeit mitten im November ins eiskalte Wasser. Da geblieben! Da geblieben! Könnte ich hier jemand Zuständigem sprechen? Zuständig? Einer dringenden Angelegenheit. Es soll ja noch schlechter werden. Aber ich lasse den Kopf nicht hängen. Na? Da fliegen lauter so schwarze Würmer rum. Herein, Fräulein. Herein. Ich befürchte das Schlimmste. Sie hat sie überstanden. Wahrscheinlich das Herz. Das werden wir ja morgen sehen. Es war umsonst. Umsonst. Du armes Menschenkind. Ich hab kein Glück. Ich hab kein Glück. Ich lebe, ich weiß nicht wie lang. Ich sterbe. Ich weiß nicht wann, ich fahre, ich weiß nicht wohin. Mich wundert, dass ich so fröhlich bin. Ein Dichter. Es regnet immer noch. Das wird ein verregnetes Sportfest. Wahrscheinlich, ja. Darf ich mich jetzt empfehlen? Freitag, der österreichische Film. Ich glaube, jetzt ist es vorbei.